Deutschlandradio Kultur Hörspiel. Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Auftaktsendung in der Reihe Spielregeln, in der es um die Schauspielkunst gehen wird, um Berufung und Beruf, um Rollenstudium, methodisches Arbeiten, Identifikation und Verwandlung, theoretische und angewandte Spielmodelle, um lebenslange Bühnenerfahrung und Wirklichkeiten von Berufseinsteigern. Nicht zu vergessen, das Publikum, Sie als Radiohörer, die Schauspieler in Hörspielrollen und Inszenierungen bewundern oder in Features kennenlernen. Mit dem Hörstück »Die Leere füllen«, einem Porträt über den Theaterbauarchitekten Werner Runau, schaffen wir zunächst den Bühnenraum. Professor Werner Runau pflegte seit Mitte der 50er Jahre vielfältige Kontakte zu Künstlern, darunter Schriftsteller, Theaterschaffende und Maler, die, wie er selbst damals, noch wenig bekannt waren und heute zu den prominenten Zeitgenossen zählen. Es war eine Zeit, trotz Aufbruchsstimmung der Nachkriegsjahre, in der es noch Mut brauchte, für seine Visionen und ästhetischen Ideen zu kämpfen. Und es war die Zeit, in der Projekte gesellschaftspolitisch hinterfragt und theoriefest gemacht wurden. Werner Runaus spektakuläres Bauprojekt war das Theater in Gelsenkirchen, wo sich luftig Außenbereich und Innenraum miteinander verbinden. Die Wände wurden von Künstlern gestaltet, die nicht Kunst am Bau platzierten, sondern Baukunst machten. Kunst, Raum als Raumerlebnis. Der Zuschauer kann durch eine mobile Bühnenarchitektur ins Spiel mit einbezogen werden. Diese variablen Spielräume hat Runau in anderen Projekten weiterverfolgt, getragen von Erwin Piscators und Walter Gropius' Idee eines Totaltheaters. Von den Anfängen in Gelsenkirchen bis zum Olympiadeprojekt Spielstraße 1972 in München erzählen Werner Runau und seine damalige Frau Anita Runau, die ihn auf Kunstreisen und zu Vorträgen begleitete und die sogenannte Bauhüttenzeit noch intensiv erinnert. Der Lebensgefährtin von Werner Runau, Elisabeth Stelkins, ist zu verdanken, dass die künstlerischen Wege im Archiv dokumentiert sind und wiederentdeckt werden konnten. Werner Runau, ein Künstlerkomplize, der 90-jährig auf ein inspiriertes Leben mit der Kunst zurückblickt. In diesem Jahr, am 6. März, ist er in Essen gestorben. Ich habe eine Werkstatt. Wir arbeiten und wohnen und kochen und alles durcheinander. Und miteinander eine Werkstatt, eine Lebenswerkstatt, in der ich meine Bürokojen da oben, hier unten am Kokskeller habe ich eine Ausstellung. Es gibt kein Wohnzimmer, kein Arbeitszimmer, es gibt ein Schlafzimmer, aber da habe ich Fernsehgerät drin. Also da ist, mache ich auch alles. Wenn es schönes Wetter ist, sitze ich da. Nein, das habe ich vom Pavillon von Mies van der Rohe übernommen. Nix da. Es ist eine Wohnlandschaft, eine Lebenslandschaft. Engelchen, du darfst in den Garten gehen. Okay. Göttin. Göttin. Du sprichst doch einmal Elisabeth ganz normal. Ich bin nicht normal. Wieso soll ich ausgerechnet bei dir normal sein? So. Als Student habe ich mit einer Kapelle Akkorde gespielt, Klavier gespielt. Ich habe alles auch gemacht, was man an Künsten so betreibt. Versucht Gedichte, mal alles schlecht. Ich meine, am besten bin ich wohl als Architekt, ja. Ach Gott. Runau? Ja, hier, guten Tag, Herr Professor Runau, Spottrop, der Maler. Wer ist da? Die Leere füllen. Werner Runaus Spielräume. Von Ute Bongartz. Ja, ich bin ein Mensch der Künste. Die Künste sind sinngebende Spiele sowieso, Aber sie sind sinngebende Spiele, nicht Erwerbsspiele, Gewinnspiele oder sowas. Sinngebende Spiele. Sie machen was bewusst. Der Gewinn ist ein geistiger. Na, was ist denn hier passiert? Ach, da ist mein Poly-Klavier drin. Das ist die Gruppe d'Etudes d'Architecture-Mobile mit den Entwürfen. Da sind viele Entwürfe, ja, Architecture-Mobile. Darf ich trotzdem mal wissen, was ist denn da 56? 60, nee, 60, 60, Konstruktion, warum immateriell, Badische Nachrichten, ein Gebilde aus Gas und Luft, 59, bildende Kunst und Architektur, ein Empfang der deutschen Botschaft in Paris, Gottchen, wo sind die Bilder? Nochmal wieder Entwürfe. Von Yves Klein. Majewski. Ah, da! 58. Das ist die Musik für den. Da ist. Ich werd verrückt. Das sind ja die Noten. Wer wollte das doch haben? Irgendwer wollte doch haben. Die Noten. Wollte doch. Wir haben nach der Musik. Haben wir. Komm mit mir in die Lehre gesungen. Und ich sehe hier gerade Majewski-Melodien. Nasser Asphalt, da ist es. Und hier ist ja noch, ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ruhe. Nicht wegnehmen. Nein, wenn das womöglich komplett ist. Ja, natürlich. Natürlich ist das nicht. Das ist das Dokument. Grundsteinlegung, 22.56. Ne? Und in diesem, da sieht man in diesem Heftchen, das ist komplett, das ist ja verrückt. Ne? Ja, da warte nur, du kriegst gleich noch ja, dafür werde ich deine Dankeshaue. Ne? Bildende Kunst am Neubau des Theaters in Gelsenkirchen, Ergebnis eines Wettbewerbs. Da ist ein Vorwort von mir und jetzt geht's los. Das ist Kricke mit seinen Wassersäulen. Der ist aber an den Größen gescheitert. Das ist das Relief am kleinen Haus. Das werden Sie dann sehen, wenn wir am Samstag rüberlaufen. Das ist der Robert Adams vorne an der Kassenhalle. Das ist der Yves Klein, die Seitenwand. Das ist die Baustelle damals, der Zustand. Und Gelsenkirchen Parkett, 15. Dezember 59, Reihe 1. Ha, Festakt, das war die Eröffnung. Ein Zeichen des unbeugsamen Lebens und Kulturwesen der Stadt Gelsenkirchen. Voller Respekt vor den Leistungen unserer Vorfahren, die es gewagt hatten, erstmalig um die Zeitwende herum Räume von 20 oder 30 Meter Spannweite zu überdachen. 15. Dezember 1959. Die es in der Gotik riskierten, Mauern so dünn zu versuchen, dass sie fast nicht mehr vorhanden waren. Der Architekt spricht zur Eröffnung des Stadttheaters. Ergriffen von der Leistung Dürers, in ein Tafelbild räumliche Tiefe zu bringen, oder von der Entdeckung, dass es erst seit Ausgang des europäischen Mittelalters Theater gibt, wo unabhängig von der Witterung zu jeder Zeit gespielt werden konnte, in gedeckten Räumen also, haben wir uns hier ehrfürchtig und stolz auf unsere Geschichte entschlossen, einen eigenen Beitrag zu leisten. In der Möglichkeit des Scheiternkönnens, aber auch in der Hoffnung des Gelingens. Meine Damen und Herren, Darf ich Sie hier bitten, so eng wie möglich, damit das Sprachorgan nicht überanstrengt wird. So, und jetzt muss ich Sie bitten, damit Sie verstehen, was hier und warum das hier so ist, sich zurückzuversetzen, 55 Jahre früher. Hier war ein bundesweiter Wettbewerb ausgeschrieben und die Aufgabe hieß, große Freiflächen zu schaffen zwischen Georgskirche, Theatergrundstück und Hans-Sachs-Haus und den Altstadtkirchen. Da dachte ich mir nun, jetzt setzt du noch eins drauf und sagst, die Theatergemeinde wird nun zum Teil des urbanen Geschehens. Verstehen Sie? In den Kirchengemeinden sind die ja in der Kirche introvertiert. Zum Gottesdienst heißt das da dummerweise, anstatt Gottesfeier. Im Theater hier, dachte ich, also in der ästhetischen Kirche, anders als in den Religionskirchen, wird die Theatergemeinde zum Teil des öffentlichen Geschehens. Ich öffne das Foyer hin zu den Altstadtkirchen und zur Georgskirche, sodass jeder sieht, dass alle hier sind, die sonst in den Kirchen sich nicht gegenseitig besuchen. Aber hier sind sie alle da. Das Foyer, das besteht aus nichts anderem als bürgersteigplattenähnlichen Böden, den blauen Wänden, der dunklen Decke, die nachts verschwindet, weil der Nachthimmel draußen auch dunkel ist. Ne? Und da staunen Sie, was das für ein leerer Raum ist, der trotzdem, weil Sie sich drin bewegen, man schwebt in der Stadt. Also es ist verrückt. Diese unarchitektonische Architektur, die jeder selbst füllen kann, ist etwas ganz voll, können Sie nichts tun. Ist aber etwas leer, können Sie es beginnen zu füllen. Guten Abend, eine Karte hätte ich gerne, eine eher günstigere. Und die Bewegung sollten die Besucher bringen, die Architektur total zurückstecken. Wir sind nicht da, wir sind nur dienen der Gemeinde, damit sie sich selbst findet und darstellt und Kunst sieht. Architektur null. Und es gibt keine Farben, nur das Blau, als Signal für dieses ist der wettergeschützte Teil des öffentlichen Raumes. Und die Decke habe ich schwarz gemacht, weil draußen nachts der Himmel auch schwarz ist. Also verschwindet die Decke nachts auch. Geht über in den Nachthimmel. Ich fühle mich also drinnen, wie draußen, nur ich stehe unterm Dach, wenn ich es auch nicht sehe. Für mich war das erste Gebäude mit so einer Glasfassade und dieses Innen und Außen und dieser pulsierende Verkehr hier draußen, das hat mich also fasziniert. Ja, so habe ich es erlebt als Jugendliche. Nicht, dass dieses introvertierte Wesen des Theaters aufbricht. Und so habe ich das für den Besucher in Gelsenkirchen so gemacht. Wenn du hier reingehst, bist du öffentlich und bleibst es auch. Ja, ja, ich habe 63 Meter. Ich habe 63. Da sind wir ja richtig. Und noch was. Die Theaterbaukommission sagte mir, Herr Runer, Sie können uns hier nicht in Abendkleidern der Öffentlichkeit aussetzen. Klar? Da habe ich gesagt, wenn der Eindruck, Sie fühlen sich draußen auf der Straße ausgesetzt den Gaffern da, sich bewahrheiten sollte, haben Sie innerhalb von 4 Wochen einen Vorhang. Den können Sie dann zuziehen. Na gut, versuchen wir es mal. Kein Wort mehr. Die Eröffnung war großer Jubel. Alle fanden es toll. Und draußen auch. Die Leute draußen stehen da, hunderte von Leuten draußen und haben die hier in den Abendkleidern geguckt. Erst hier hoch und dann runter. Sonst müssen Sie viel mehr Treppen laufen. Bitte schön. Erst hoch und dann runter. Ich suche Tür 1. Tür 1, die Treppe. Aber hinten bitte wieder runter. Tür 3 ist das, ne? Festlich, ganz festlich. Ich hatte Ich hatte im Winter Stöckel in der Tasche mit. Ne? Und dann zog man sich hier um an der Garderobe. Ne? Dann hat man die alten, die dicken Schuhe ausgezogen und hat die feinen Stöcke langgezogen. Ne? Ja. Ach so, möchten Sie den Schal hier reinstecken? Wenn er nicht verrutscht. Ach, was? Na? Passen Sie mal auf. Ah ja, der ist dünn. Ne? Ja, okay, dann habt ihr auch noch eine Marke, ne? Ja, okay. Ja, Sie gehen in die erste, den Windfang, das genannt Kassenhalle. Dann kommen Sie in die Garderoben mit den Toiletten, können dort Ihre Kleider ablegen, können aufs Klöchen gehen, gehen weiter hoch, kommen ins Foyer, boah, erleben diesen riesen Raum und die Weite nach draußen und sind erstmal überrascht über die räumliche Großzügigkeit. Und dann gucken Sie auf Ihr Ticket, aha, erster Rang rechts. Dann gucken Sie, ja, und dann gehen Sie da in die umlaufenden Treppenhäuser und gehen dann rauf oder runter und sind dann szenische, sie sind Schauspieler für die Leute, die da das beobachten. Selbst merken sie es nicht, sie erleben Raum. So wie im Pavillon Barcelona ist auch dieses Theater eine Einladung zum Raumerlebnis. Ein Gebäude von Miesfall und dem Pavillon Barcelona, da war das Raumerlebnis gegliedert in nicht vorhandene Wände und ein paar Lenkungswände. Mir blieb die Spucke weg. Boah, was ist das für eine Architektur? Für eine Architektur, die zur Bewegung einlädt. Und wie die Leute im Foyer hinwandern und hin und her gehen, wirkt auch wie Straßentheater. Sehen Sie, es ist ja, ich sitze so gerne hier auf der Hauptstraße, haben wir eine kleine Eisdiele, da sitze ich und sehe mir das Straßentheater an. Immer was los. Nicht? Es ist fantastisch, wie die Leute spielen und sie wissen nicht, dass sie spielen. Nicht? Wir spielen alle. Wer es weiß, ist klug. Ein Spruch von Schnitzler. Und wenn wir uns mal angucken sollen, wie andere spielen, dann gehen wir ins Theater. Und was sehen wir da? Die spielen das Leben vor auf der Bühne. Hier kann ich das Luftdach in Bewegung setzen. Urzustände unserer Welt. Dazugehörige mögliche Baustoffe, immer um ein geringes schwerer als das Medium, in dem sie gebraucht werden. Erde. Eisen. Eisen. Steine und Tone. Erde. Beton. Mörtel. Im Wesentlichen geht es um das geistige Prinzip vom Gebrauch neuer Materialien. Zur Erreichung von dynamischen und immateriellen Architekturen. Luft, Gase, Feuer, Wasser und wieder Luft sind solche Materialien. Zur allgemeinen Entwicklung der heutigen Kunst zur Immaterialisierung. Der. Ein Manifest von Yves Klein und Werner Runau. Die noch sehr materiell farbige Sensibilität in den Bildern von Yves Klein soll auf eine reinere Sensibilität zurückgeführt werden. Der dazugehörige immaterielle Raum ist beispielsweise die Architektur aus Luft. Die Architekturen aus Luft sollen sich den gegebenen natürlichen Verhältnissen wie Berg, Tal, Monsune und so weiter möglichst ohne Veränderung einfügen. Es ist schließlich ein alter Menschheitstraum und eine wunderbare Vorstellung, mit den Naturelementen zu spielen und sie zu beherrschen. Die Idee, im Weltraum unter Verwendung reiner Energie als Baustoff für Menschen zu bauen, erscheint in diesem Zusammenhang nicht mehr absurd. Luft, Wassergase, schwerer als Luft. Wir suchen ein unproblematisches Sein ohne Architektur und Malerei in unproblematischen Lebensräumen, deren Bau die Architekten begleiten und die Maler mit Sensibilität füllen durch ihr Dasein. Die Entwicklung von bildender Kunst und Architektur zur Immaterialisierung. Von Werner Runau an der Sorbonne, Paris im Juni 1959. Eine Gewichtsverschiebung der Architektur von statischen, materiellen Massen zu immateriellen Qualitäten. Optische Feuer. Von den Pyramiden also zu Mies van der Rohe oder zu bewegten Massen wie bei Charun oder Sarinen. Für Optik. Den Zeltdächern von Nowitzki und Frei Otto bis schließlich zu den dynamisch immateriellen Architekturen aus Luft. Stratosphäre. Energie. Energie. Evolution de l'art vers l'immatériel. Dépassement de la problématique de l'art. Architecture de l'air, le feu et l'eau. La nouvelle dimension, sensibilité. Stratosphère. Énergie. Leere. Blaues Licht. Blaues Licht. Paris, 30. April 1959. Lieber Werner und Anita, die Veranstaltung steht unter dem hohen Patronat der Deutschen Botschaft. Bereiten Sie einen Vortrag von mindestens einer Stunde vor, wenn nicht mehr. Es ist notwendig. Hier die Titel, die ich bereits bekannt gegeben habe. Die Entwicklung der Kunst zum Immateriellen. Die Überwindung des Problematischen in der Kunst. Luftarchitektur. Das Feuer und das Wasser. Die neue Dimension. Sensibilität. Das Ganze mit Diaprojektoren. Leere. Also die Situation ist außerordentlich. Die Sorbonne ist die Institution schlechthin für Wissenschaft, Philosophie, Literatur und Kunst. Also auf bald. Ich bin sehr, sehr begeistert und arbeite sehr hart. 1000 Grüße an alle beide. Yves. Blaues Licht. Hallo. Es geht weiter. Also Sie können hier erkennen, ich hoffe, Sie können es erkennen, das ist das Innenraummodell aus dem Jahr 1956. Und da können Sie erkennen, hier Spiegelwände. Nicht? Können Sie es sehen? Schwer, aber vielleicht kann man erkennen, das sind Spiegelwände. Und die hier als noch als Spiegel dargestellten Wände sind hier jetzt blau eingefärbt. Als meine ehemalige Frau Anita Runau und ich auf der Suche nach Künstlern die monochromen Bilder von Yves Klein entdeckten. 57 im März fuhren wir zu einer Kricke Vernissage Ausstellungseröffnung in der Galerie Iris Claire nach Paris. Und an dem Abend lernten wir Yves kennen. Und in so einem hinteren Räumchen waren dann so farbige Täfelchen, also wie ich das so empfand. Und Werner Runau sah aber gleich mehr. Der war gleich begeistert, dass ein Künstler das wagt, also alles an materiellen Elementen, sprich Linienpunkten oder irgendwelche formalen Zutaten wegzulassen und die reine Farbe zu präsentieren. Und er lachte also, er lachte immer, wenn er was Neues entdeckte, nicht? Und kam auch direkt mit Yves ins Gespräch und sagte, also ich habe auch das Bedürfnis in meiner Architektur, möglichst vieles zu eliminieren, zu dematerialisieren, und du machst das mit deinen Bildern. Und dann haben wir uns auch sofort am nächsten Tag verabredet in seiner Judo-Schule. Das war so eine Turnhalle, da ging man so ein paar Stufen runter und da gab es Oberlichter und da hingen auch wieder farbige Täfelchen. Und in der Ecke war ein kleiner Haufen mit Schwämmen. Und ich erinnere mich, das Werner Unauch so Schwämme in die Hand nahm und sagte, oh, die sind ja auch skulptural schön, nicht? Ja, noch ein Wort. Was? Ja? Wegen des Laut, ich verstehe. Ich bin Sie wollten noch was sagen wegen des Erdbeerrots. Monochrom war nicht das Problem. Das war komisch. Das, weil sie alle Ratsfrauen und Herren, die Theater bekommen, erkannten, dass hier keine großen Gemälde hinpassen. Die Spiegelwände ja, aber große kompositorische Malerei nein. Also monochrom ja, aber blau nein. Blau ist eine kalte Farbe. Und der Oberstadtdirektor Hülsmann, netter Kerl, kam aus Münster. Da Roland, nehmen Sie Fräse, das ist wärmer, fragte die Frau Nettebeck. Die Vorsitzende des Kulturausschusses, Fräse, was ist das? Erdbeerrot. Wussten Sie, was Fräse ist? Erdbeerrot. Das ist nicht Fräse, das ist ein anderes Rot. Kurzum, da sage ich, nein, Fräse nicht. Und dann kam der Willi Müller, der war SPD-Mann, Vorsitzender des Sportausschusses und war auch Mitglied, Gewerkschaftler. Der ging ins Theater, das war damals am Bahnhof. Er sagte, hört mal zu, meine Frau hat ein samtes, langes Abendkleid, Ultramarin, Samt. Das sieht so festlich aus, die Leute drehen sich alle um nach ihr. Mercredi 11, Paris. Dezember 1957. Cher ami, la couleur bleue. Die blaue Farbe ist wirklich die einzige, die passt. Elle pourra vraiment créer l'unité. À la fois complexe et complète de l'ensemble que vous allez voir sur mon dessin. Sie kann als einzige die gleichzeitig komplexe und vollkommene Einheit des Ganzen schaffen. Avec toute ma plus sincère amitié, à très bientôt. Yves Klein. Bei den Schwemmreliefs, die sollten zuerst weiß oder grau sein. Und dann hat er bald gesagt, ich möchte die auch haben, lieber blau. Und ich habe gesagt, gut, nur dann müssen wir die Kommission von überzeugen. Paris, le 5 novembre 1958. 5. November 1958. Ich würde auch gerne gegen den 22. November in Gelsenkirchen die Mitglieder der Kommission treffen, um mit ihnen über das Blau der Reliefs zu sprechen, denn ich glaube, dass ich neue Argumente habe. Car j'ai de nouveaux arguments pour les convaincre. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wohl bekannt, dass Malerei berauscht. Van Gogh aß seine Farben aus der Tube. Die Malerei ist eine Droge. Das Wort Blau bedeutet, doch belehrt nicht. Blau signalisiert Klima. Humanes Klima, sowohl meteorologisch wie sozial. Das Blau hat keine Dimension. Es ist außerhalb der Dimensionen, während die anderen Farben eine Dimension haben. Sie sind psychologische Räume. Das Rot zum Beispiel lässt uns an eine Feuerstelle denken, die Hitze ausstrahlt. Alle Farben haben Assoziationen konkreter Dinge im Gefolge, während das Blau höchstens an das Meer oder den Himmel erinnert. Und damit an den höchsten Grad von Abstraktheit innerhalb der sichtbaren und greifbaren Natur. Das brachte er uns als erstes die Nachricht. Gagarin, nicht, der erste Kosmonaut, der Russe, hatte also den Blick auf die Erde und die Erde war blau. Eine Prophezeiung von Yves Klein ist wohl heute nicht eingetreten, dass man in Zukunft, aus seiner Perspektive gesehen, nur noch in einer Farbe würde malen müssen. Diese Prognose stimmte für die Zeit, die er mit beeinflusst hat. Die Monochromie bestimmt die ausgehenden 50er Jahre in Europa. Der blaue Himmel wölbt sich im Traum. Der Traum entzieht sich dem ebenen Bild. Und paradoxerweise hat der Luftraum bald nichts mehr als die tiefe Dimension. Zunächst ein Nichts, ein tiefes Nichts dann und schließlich eine blaue Tiefe. Und in diesen unmalerischen Bildern, den Monochromen, können Sie sich selbst Ihre Bilder hineindenken. Das, was er tut, ist ein Rückgriff auf das, was Malevich versucht hatte, nämlich das Unbegreifbare begreifbar zu machen in einem einzelnen Bild. Das hatte eine solche Strahlkraft und eine solche Power, also dem kann man sich nicht entziehen. J'éclate d'enthousiasme pour ce projet fantastique. Ce foyer va être le foyer du siècle. C'est inouï. Vive le théâtre de Gelsenkirchen. Vive Runau et la situation européenne. Und er sagt die Kommission jetzt, na Willi, wenn du meinst, dann soll der Runau sein Blau haben. Als wir dann mit seinem geheimnisvollen Medium, der Malermeister Grafmann, anfing, die blauen Proben zu machen, und die Arbeiter und ich, die wir dann dagegen, waren heiter, waren angetrunken, wir waren besoffen. Da habe ich den Yves gefragt, jetzt raus mit der Sprache, was ist das? Ja, Alkohol und Aceton. Alkohol, Schimmack. Mein Oberballleiter Schimmack hieß der, den rief ich, kommen Sie mal her, brennt das nicht? Der kam mit dem vorbeugenden Brandschutz, als er das hörte, hat er das sofort verboten. Denn diese Mischung war nicht nur hoch brandgefährlich, sondern es war explosiv. Wenn der jetzt gesprüht hätte, große Flächen, und nehmen wir mal an, da wäre nicht besoffen vom Gerüst gefallen, und einer kommt, hätte die Zigarette angesteckt, wie die ganze Bude in die Luft geflogen. Es sprühte, es kam überhaupt nicht richtig auf dem Untergrund an, es versprühte. Sein IKB funktionierte gut auf Leinwänden. So habe ich es ja kennengelernt in der Galerie Iris Claire. Auf den realisierten großen Flächen, 21 Meter lang und 7 Meter hoch, ne? Das war putzreich reliefiert mit Kratereinwürfen und ganz stark reliefierte Oberfläche aus Rotbandputz, Gipsputz. Also was nun? Und dann rief ich den Ernst Oberhoff, der lehrte Farbtechniken an der Werkkunstschule in Wuppertal. Und ich sagte, Obi, was machen wir? Ich sagte, na, suchen wir mal Grafmann. Was machen wir? Grafmann mischte an. Komm, was hast du für teures Zeugs da? Und er kam dann mit BASF Ultramarin, das kostete dann weniger als die Hälfte, und mischte es mit Caparolbinder und Gelsenwasser. Dann wurde aufgesprüht, sah natürlich erst dunkel aus. Nach ein, zwei Tagen hatte das die mattstrahlende Wirkung, die es heute noch hat, und der Yves war begeistert. Wir müssen eins tiefer. Ich gehe mal vor und bitte dicht beieinander bleiben, sonst vertut ihr euch. Es gab ja immer Sprachschwierigkeiten. Und deswegen schlug Yves vor, einen jungen Freund, auch Künstler, unbekannt damals, als Übersetzer mitzubringen. Und das war der Jean Tinguely. Er schrieb also, der braucht 60 Mark am Tag und dafür kann er ganz nützlich sein. Er ist ja Schweizer, der kann Französisch und Deutsch gleichermaßen. Der kann mir also zur Seite stehen und kann übersetzen. So. Da sind wir kurz drauf auch nach Paris gefahren und haben den Jean-Terre geliebt, da besucht. Ich weiß noch, in dieser Stichstraße am Passe Ronsin. Und es war so herrlich, diese Schrottlager und diese ganzen, was der da bastelte. Nicht? Und gegenüber war das Atelier von Brancusi. Gucken wir uns schnell noch den Tergeli an. Den Vorhang, kriegen wir den auf? Können Sie den aufmachen, den Vorhang? Pass auf, ich kann Ihnen zeigen, wo der ist, der Hebel. Komm, ich zeige Ihnen, damit Sie für kommende Führungen Bescheid wissen. Hier ist ein Kästchen, klein und fein. Ne, wo ist er denn? Ist der nicht mehr da? Von der Technik elektrisch. War hier ein Kästchen? Ja, da war eine Kurbel. Die Kurbel gibt es auch noch. Geht nicht. Gelsenkirchen, den 17. März 1959. Sehr geehrter Herr Tengel. Aha, da geht's. Aufgrund des mir überreichten Modells sowie der Entwurfszeichnung hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossen, Ihnen den Auftrag für die beiden Wandbilder im Foyer des kleinen Theaters in Gelsenkirchen zu übertragen. Wie im Schreiben vom 15. März 1959 erwähnt, soll die Integration von Bildelementen und architektonischer Wand vollkommen sein. Okay, nochmal auf. Ja, okay. Gelsenkirchen, den 17. Oktober 1959. Lieber Jean, die Bespannung deiner Wände ist voll in Gang und es wird höchste Zeit, dass deine Wellen montiert werden. Ich bitte also, bald zu kommen. Beste Grüße, Werner. An die Stadt Gelsenkirchen. Über Architekt W. Runau. Sehr geehrter Herr Runau, die Ausführung wird den Entwurfszeichnungen entsprechen. Die Metamorphose erfolgt in langsamen Geschwindigkeiten. Und es ist für mich von entscheidender Bedeutung, dass die Bewegung und damit der Inhalt zu keiner Zeit unterbrochen wird. Das bedeutet, dass meine Bilder ständig mit Strom zu versorgen sind. Die Integration von den Bildelementen und architektonischer Wand soll vollkommen sein. Die sichtbaren Materialien von den sich bewegenden Bildelementen und der Wand werden dieselben sein. Tangeli. Also die bewegen sich an sich leicht gegeneinander, nicht? Sodass es ein Bild ist, was sich ständig verändert. Und so hat dann hier auch die Kunst, ist Stück der Wand, nur sie bewegt sich. Ein Stück sich bewegende Wand. Und dann sehen Sie dann die sich bewegenden, langsam bewegen, gegenläufig bewegenden Metallflächen mit dem gleichen Stoff bespannt, mit der die Wand bespannt ist. Aber ein Stück Wand, als ob da was krabbelt, bewegt sich. Ne? Und das war auch im kleinen Haus. Es war mir deshalb, schlug ich das vor, weil das kleine Haus ja auch variabel ist. Hier war dann also eine sozusagen variable Kunst. Für mich waren die Künstler ästhetische Sonderfachleute zur Gestaltung des Bauwerks. Yves Klein Kricke, Adams vorne, Dirkes Rundtrommel und Kricke an der Außenwand des kleinen Hauses und Tergeli kam dann später. Wir gestalten gemeinsam ein Werk. Urheberansprüche sind an der Garderobe abzugeben. Gleich von Anfang an, schon bei der Planung, die Künstler mit einzubeziehen und auch auf deren Vorschläge einzugehen, also richtig diese Zusammenarbeit zu haben, das war ihm ganz, ganz wichtig. So, also das ist zur Kunst zu sagen. Es gibt hier keine Kunst am Bau, sondern die Kunst ist Teil des Bauwerkes. Das Ganze nennt sich dann Baukunst. Hier sind, nehmen Sie die Bilder weg, ist der Raum kaputt. Sie sind Teil der Architektur. Nehmen Sie den Adams weg, da haben Sie eine blöde Wand. Sehen Sie, also ich lebte hier, da in der alten Feuerwache. Ich konnte mit den Leuten dauernd reden. »1962 Victor Glasdown macht einen Film über Runau und das Theater Gelsenkirchen. Gelsenkirchen is just one of the dozens of towns that make up the Ruhr. Germany's black country, the home of the economic miracle. Gelsenkirchen is said to be the dirtiest place in the Federal Republic. There are nearly 400,000 inhabitants, about the size of Bristol. They're mostly Catholic, mostly working class, and all still enjoying the affluence of the post-war boom. Dieser Vertrag wird abgeschlossen zwischen den Bewohnern der Wiese und soll Rechte und Pflichten der Unterzeichner für die Zeit ihrer Anwesenheit am Bau des neuen Theaters regeln. Es wird festgelegt, dass jeder Anwesende alle anfallenden Kosten zu gleichen Teilen übernimmt. Es gehören hierzu Getränke und Lebensmittel, Wäsche, Reinigungs- und eventuell Reparaturkosten. Die Schlafplätze werden so aufgeteilt, dass im Wohnzimmer Rotraud Uecker schläft, im Gästezimmer unten Paul Dierkes und Yves Klein, im Gästebett oben Robert Adams. Jeder Mann richtet sein Bett selbst und ist verpflichtet, auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. Die Dusche ist nach der Benutzung sauber zu machen. Es soll nicht zu viel Wasser entnommen werden, um eine Überlastung des Boilers und auch eine Überschwemmung zu verhindern. Die Tageszeiten werden streng eingehalten. Um 7.45 Uhr wird das Frühstück, um 13 Uhr das Mittagessen und um 19 Uhr das Abendessen gegeben. Herr Klein erhält einen Arbeitsplatz im Büroraum und verpflichtet sich, seine Ausweitungstheorie hier zu annullieren. Darüber hinaus erhalten alle Hausbewohner einen Arbeitsplatz in den Modellräumen. Im Übrigen verpflichten sich die Vertragsschließenden, alles zu tun, um die gemeinsame Arbeit zu fördern. Verstöße gegen den Vertrag werden mit Geldbußen und Schuhputzen geahndet. Gelsenkirchen, den 28. Januar 1959. Das war in einer alten Feuerwache, die war von der Stadt als Bauleitungsbüro zur Verfügung gestellt worden. Also ein Bau, der auf Abriss stand, nicht mit undichtem Dach und im Grunde provisorisch, aber mit viel Platz, mit einem im Parterre großen Büro. Damals hat man ja noch mit an Tischen gearbeitet und zog auch weiße Zeichenkittel an, nicht, die Architekten. Und er musste immer weiße Hemden haben, die habe ich ihm gebügelt für die Baustelle der Yves. Das war ich. Und er hatte Schwierigkeiten mit dem deutschen Essen. Nicht? Ja, ich war eher schüchtern. Für mich war das ja so eine völlig neue Welt. Und ich habe mir das alles mit großem Interesse und Neugier angesehen. Aber so richtig mitreden konnte ich nicht. Nein. Nein. Also was die Herren Künstler, einschließlich Werner Runau, der ja voll auch Künstler war, dass die da so miteinander umtrieb und begeisterte und so. Also da musste ich nicht noch, da hat mich auch Werner Runau zugebracht übrigens. Der hat mich zum langjährigen Schweigen gebracht. Der sagte, du kommst aus einer ganz anderen Ecke und wir werden uns mit Kunst umgeben. Und auch Künstler kennenlernen. Und du brauchst nicht darüber zu urteilen. Oder bitte tu es auch nicht, nicht. Tu es besser nicht. Du brauchst nicht dazu eine Meinung zu haben. Lass es auf dich wirken. Und das war ein wunderbarer Rat. Einfach die Neugier zu pflegen und dabei zu sein. Und dann auch, dass das Lichtballett vom Otto Piene bei uns stattfand und dann die Sachen, die Benagelung von dem Klavier, was wir vorher gekauft hatten und der Höcke hat auch noch ein Honorar dafür gekriegt. Ja, ich fand das total richtig. Im Nachhinein natürlich denke ich, mein Gott, für die Kinder, die dann kamen, der Älteste 1958 und der nächste Moritz, der gestorben ist, 59. Ich habe also innerhalb von 5 Jahren dann die 4 Söhne bekommen. Das ging ziemlich schnell. Und dass denen dieser ganze Baustellenbetrieb und dass das zwar spannend war, aber dass denen das nicht so gut getan hat, ist mir sehr viel später klar geworden. Und der Paul Dierkes hatte seine Studenten, die ihm halfen, die wohnten in einem Wohnwagen. Und der hieß sofort Liebeswagen. Weil da war natürlich bis Mitternacht und weiß der Teufel die Hölle los. Da wurde gefeiert, getanzt, getobt natürlich und auch Liebe gemacht. Ne? Und der Nachtwächter kam halt zu mir und sagte, Herr Runder, der Nilfahrer ist immer wieder Betrieb, noch Betrieb, man weiß doch, sieht doch. Ich sage, was da und? Kümmern Sie sich um den Bau, lassen Sie die Leute. Der war wie vom Donner gerührt. Und der meldete das der Stadt. Nicht? Der Runder da ist, da ist, da ist, da ist, da ist Sodom und Gomorra. Die Sensibilisierung der Macht, Sexual- und Konsumtriebe und Abschaffung des Kannibalismus in Europa. Bauhüttenlosung der Blauen Patrioten 1958. Bernadette Allain, Paul Dierkes, Yves Klein, Franz Krause, Anita Runau, Werner Runau, Charles Wilp. Vive la situation européenne! Damit wir dann im blauen Garten Eden friedlich ohne Fleischfresserei miteinander umgehen. Es war eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung. Es war dieses wahnsinnige, diese Erleichterung nach dem Krieg. Und es war einfach eine Öffnung für alles da. Das ging explosionsartig. Wie kann man die Welt verändern? Wie kann man die Kunstwelt? Die wollten dann auch die Museen abschaffen und die wollten auch den Kunsthandel abschaffen. Ja, und die wollten also einen Garten Eden in freier Natur, möglichst klimatisiert. It was absolutely incredible. Und Spaß haben, viel Spaß, ne? 58 war dann Schalke deutscher Meister in Gelsenkirchen und da haben wir auf dem Balkon, wir hatten so eine Terrasse da in der alten Feuerwache, haben wir die Nivea-Fahne gehisst, ne? Die war ja blau-weiß, wurde uns aber dann verboten. Und der Franz Krause hat dann, brachte dann Schüttelbilder, also da musste man Farbe auf Leinwände tröpfeln und die dann so schütteln. Die werden jetzt auch in Museen ausgestellt. Also wir hatten oben ein Wohnzimmer, wo das stattfand, nicht? Und das war herrlich, vor allen Dingen mit Yves Klein. Und wir haben auch gesungen, wir haben also diese Gesänge über die Leere uns. Und da gab es so eine tragende Filmmelodie. Und die spielte Yves uns vor und dazu sollte das gesungen werden. Es hörte sich nicht toll an. Es war nur so dieses etwas Rauschhafte, was da so drin zum Ausdruck kommen sollte. Aber auch dieses Todesnahe, nicht? Wo gehen wir hin? Also auch was ganz Surreales, ne? Immer wenn ich an dich denke, träum ich von den Ferientagen, da wir umschlungen die Wege gingen und erinnere dich, wie unser Pfad sich lichtete, alles begann zu verschwinden, die Bäume, die Felsen, das Meer und die Blumen. Nichts mehr war um uns. Plötzlich hört auch der Weg auf. Wir sind am Ende der Welt. Werden wir zurückgehen? Niemals. Komm mit mir in die Leere. Träumst von unserer absoluten Liebe, Ich weiß, dass wir ohne ein Wort zu sagen uns hinabstürzen. In den Abgrund, der unsere Liebe rettet. Die Leere erwartet unsere Liebe, so wie ich jeden Tag dich erwarte. Komm mit mir in die Leere. Wie schön, wir haben ja ein wunderbares Bild. Geht da in die Mitte, in die Mitte. So, in der Mitte bitte Platz nehmen. Zum Saal selbst. Erstens, Sie sehen keine Farbe. Alles ist zwischen schwarz und weiß, grau. Die Farbe bringen Sie oder das Bühnenbild. Weil ich gesagt habe, auch hier unarchitektonische Architektur. Was Sie hier sehen, sind die Plätze, die so angelegt sind, damit schön einer über den anderen weggucken kann. Sie sind auch so immer auf Luke gestellt. Sie haben die Armlehnen so gemacht, dass ein bisschen die sind etwas verschoben. Der eine sitzt ein bisschen zurück, der andere ein bisschen vor, ein bisschen zurück, ein bisschen vor, dass die Ellbogenkriege etwas entspannt sind. Bühnturm, da versteckt sich der Rollenboden dahinter. Also bis zu dem Gitterrost oben, was man jetzt sieht, sind das von der Bühne 24 Meter. Und da ist die ganze Konstruktion für die Züge oben untergebracht. Die Züge fahren also bis unter den Rollenboden. Und in den Zügen einzeln hängen Soffitten drin. Das sind diese schwarzen Samtstreifen, die man jetzt oben sieht, um Sicht zu delegieren quasi. Scheinwerfer hängen drin und Kulissenteile. 40, 30, 20, 10, 5. Ich glaube, das ist jetzt noch zu 100, dass du die Dinger nicht siehst. 151. Bei den Gappen ist es vor Augenblick. Kannst du schon was zum Probieren ziehen? Leg einfach los, ja. Das Podium 4 mit einem verriegelten Schleppboden heißt das. Schleppboden deswegen, ich kann den mitnehmen in der Fahrt jetzt, so wie jetzt. Oder ich kann ihn unten ablegen und ich fahre dann ohne den Schleppboden. Und wir gehen jetzt hier drauf. Markus? Okay, du fährst jetzt 4 auf 0 und wir fahren mit runter, ne? Ja. So, wir fahren jetzt in die Unterbühne. Das sind Geräusche, die wir dann, wenn die Podien in einem Stück mit eingeplant sind, regeln können, indem wir schnell oder langsam fahren. Also wenn es gewünscht ist, dass man das hört, dann geben wir richtig Gas. Das merkt man ja. Okay, wir sind quasi im Bauch, im Inneren des technischen Antriebs der Hauptbühne des Großen Hauses. Verkehrt. Okay. Das ist die Mithöranlage des Hauses und wir hören jetzt gerade die Generalprobe im kleinen Haus zu Goldfisch-Variationen. Setzen wir uns hier jetzt mal so hin, Moment, dicht beieinander wieder. So, anders als im großen Haus sind diese Stühle nicht fest, sondern wegnehmbar. Genauso die Holzpodeste, auf denen die Stühle stehen. Anders als im großen Haus kann auch da gespielt werden, wo sie sitzen. Und sie können dann da auf der Bühne sitzen. Das Hoftheater macht einem passiven Publikum etwas vor. Und verweigert ihm schon architektonisch jede räumliche Veränderung. Wir haben keine Monarchie. Wir brauchen keine neuen Hoftheater. Wir brauchen keine formierte Gesellschaft. Wir wollen keine bedingungslose Parteidisziplin. Wir wollen keine Hofschranzen. Wir wollen keine Gesundbeter, Medizinmänner, Heilsverkünder, Levitenleser. Wir wollen selbstbewusste und verantwortliche Mitbürger und Mitspieler. Wir wollen eine offene Gesellschaft. Wir leben im Zeitalter der Kybernetik, Automation, Weltraumfahrt, Telekommunikation und elektrischen Informationen. Wir sehen nicht mehr nur um die nächste Straßenecke, sondern sind an das weltumspannende Informationsnetz der Massenmedien, Rundfunk, Fernsehen, Fernschreiber, Telefon, Bildfunk angeschlossen. Unser Horizont hat sich erweitert. Wir leben nicht eindimensional, wir leben nicht einperspektivisch. Die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Reize, Informationen, Aktionen und Reaktionen im täglichen Leben hat die multisensorische Wahrnehmung zur zeitgemäßen werden lassen. Und zur multisensorischen Wahrnehmung gehört in erster Linie der Bewegungssinn. Wenn Sie sich im Raum bewegen, hören Sie, sehen Sie und fühlen und riechen. Multisensorisch. Zeitgemäßes Theater muss diesen veränderten Wahrnehmungsgewohnheiten gerecht werden und die Sinne der Zuschauer, Zuhörer, Mitspieler für sie schärfen. Nur im Theater kann die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Ereignisse für verschiedene, räumlich getrennte Spielebenen im mehrperspektivischen Raum verwirklicht werden. Und zwar, so wollte ich, nicht nur durch Beifall oder Buh, sondern mitspielen. Die Besucher sollten am Spielergebnis beteiligt werden. Das Hoftheater macht einem passiven Publikum etwas vor. Und verweigert ihm schon architektonisch jede räumliche Veränderung. Das Guckkastentheater richtet den Menschen aus und bestimmt seinen Blickwinkel. Die Kommunikation zwischen Bühnenakteuren und Zuschauern ist einseitig. Wer einmal in der Reihe sitzt, sitzt fest im Plüsch. Einlass nur während der Pausen. Rauchen, Trinken, Essen, Sprechen verboten. Stille und Andacht geboten. Eine offene Gesellschaft entsprechen offene Theaterspielformen. Offene Theaterspielformen verlangen offene Theaterbauformen. Offene Theaterbauformen schließen alle vergangenen und gegenwärtig gewünschten Theaterspielformen ein. Der Guckkastenbau des Hoftheaters dagegen schließt alle Theaterspielformen außer denen des Guckkastens aus. Offene Theaterformen verlangen daher veränderbare Theaterarchitekturen. Variabilität. Variabilität. Variabilität statt Monumentalität. Eine offene Gesellschaft statt einer geschlossenen Gesellschaft. So, das haben wir beide unterschrieben am 22.01.68. Ferdinand Kriewet und Werner Runau. Da haben wir auf den Punkt gebracht. Ja, hier haben Sie alles. In der Kunst des darstellenden Spiels muss es den Spielmachern gestattet sein, sich ihre Spielräume selber herzustellen. Das hat mir ein Theatermann in Münster auf der Baustelle klargemacht. Der hat mir vorgeworfen, in Münster schon, wie kommt ihr dazu, uns vorzuschreiben, wo wir zu spielen haben und womöglich damit auch wie? Wir wollen selber bestimmen, wie wir spielen und wo wir spielen. Ja, was meinst du denn? Ja, hast du noch nie was von Hellerau gehört? 1911, Dresden, der leere weiße Spielraum oder von Licht- und Raumklavier von Piscator und Gropius 1927? Ja, schon, sage ich, als Student. Ne? Kurzum, da wurde mir klar, ach, der will den variablen Spielraum haben. Zu anderen Zeiten hatte man gemeinsame, allgemeingültige Wertvorstellungen, nach denen man sich richten konnte. Heute fehlen solche Maße. Es gibt nichts Absolutes mehr. Alles Mögliche ist richtig. Es kommt nur darauf an, aus welcher Perspektive. Wenn ich weiß, dass sich ganz verschiedene Perspektiven begründen lassen, lüge ich, wenn ich etwas als absolut hinstelle. Behauptungen und blinde Nachfolge haben beweiskräftigen Schaden hinterlassen. Der Klaus Bremer, der ist ja, da ist mein Chefphilosoph, ne? Das ist er. Und dass er in Münster mich aufrüttelte, wie ich denn dazu käme, von einer modernen Architektur zu sprechen und nicht zu bedenken, dass das, was das Theater selbst betrifft, wir eine viel tausendjährige alte Klamotte dahin bauen. Die Entwicklung eines zeitgemäß inszenierten Theaters und die Entwicklung des Mitspiels wird stark durch die Grenzen einer Theaterarchitektur beschränkt, die das Theater immer noch und immer wieder in den Rahmen des 19. Jahrhunderts zu zwängen versucht. Mein Absender, ich bin 40 Jahre alt, Dramaturg und schreibe konkrete Texte. Und da wurde ich wach und dann entstand das variable kleine Haus in Gelsenkirchen. Und dann entstand natürlich weiter mit den Künstlern die Idee, ja Mensch, wir bauen hier ein Theater und was tun wir selbst zum Thema bei? Ja, Bewegung, wie wir das Totaltheater bewegen. Ja, das sind die Spielwagen, die natürlich A auf der Bühne fahren und dann können sie hier aufgesetzt werden und fahren hier weiter. Rund um den Zuschauersaal mit Kameras drauf, die projizieren lebendige, also bewegte oder stille Bilder an den Deckenhimmel. Oder wenn ich das drehe, Arena-Theater, ein Raumtheater. Und Sie müssen sich vorstellen, hier ist das Auditorium dargestellt, da eine Raumbühne und da die Hauptbühne. Und natürlich ein gewölbtes Dach über allem. Ne? Und wenn nun vom Dach her das Proszenium runtergelassen wird, hier, dann hat man Guckkastentheater. Vor allen Dingen dann, wenn hier noch Stuhlreihen hingestellt werden. Ne? Zieht man es hoch, habe ich Raumtheater, weil Bühne und Saal sind eine Einheit. Und jetzt kommt der Witz, wenn ich die Stühle hier wegmache und drehe das Teil, dann habe ich hier eine Sitzkuhle und die Spielfläche in der Mitte, also Arena-Theater. Also immer in mindestens drei Spielformen. Arena-Theater, Raumtheater, Guckkastentheater. Verständlich? Und in Hellerau ist das in dieser jetzt in dem rechteckigen, leeren, weißen Spielraum. Die Wände sind, müssen sich als weiße Stoffwände vorstellen. Hier ist die eigentliche tragende Wand, nicht parallel dazu. Und dazwischen sind tausende von Licht, damals Glühbirnen, verschiedenen Farben, sodass man zwischen weiß, allen anderen Farben und Licht aus, dunkel, schwarz, jede Lichtstimmung erzeugen kann. Aber der ganze Saal leuchtet. Und der ganze Saal ist eben, wie gesagt, ein leerer, weißer Spielraum. Und hier, was Sie hier sehen im Bühnenbereich, das sind die berühmten Kisten. Das ist 1 Meter tief. Ne? Und das sind 1 Meter breite Kisten und 16 Zentimeter hoch. Das ist die normale Treppenstufenhöhe. Und aus diesen Kisten baut er dann hier. Da sind die 1-Meter-Dinger als Treppe gebaut. Ne? Da hier wieder. Also die ganze Topografie hier ist aus einmal 1 Meter, 16 Zentimeter hohen Kisten gebaut. Ich mache mal das Licht aus. Mein Vater war Freimaurer, meine Mutter eben Malerin. Und Mutti nahm uns, lebte in Italien. Wir besuchten sie ab und zu in ihren Ateliers. Da habe ich die Ruinen in Rom gesehen. Und dann waren eben die Olympischen Spiele 36 in Berlin sehr wichtig, wo ich dann als 14-Jähriger eben diese Brodel der Stadt und diese fantastischen Spiele und dann im Deutschen Schauspielhaus hat sie mich mitgenommen. Da spricht Göring zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. Und Göring war mir aus den Kriegsbüchern meines Vaters bekannt als Nachfolger des berühmten Yachtfliegers Manfred von Richthofen. Also er hat einen Bonus. Ach, das ist der berühmte Göring. Und dann trat er auf im Schauspielhaus. Das habe ich als Theater empfunden, ganz klar. Wir saßen im Deutschen Theater und er als Ministerpräsident von Preußen erklärte dem vollen, brechenvollen Haus, parallel zu den Olympischen Spielen war das, die Kulturpolitik des Dritten Reiches. Und diesen Auftritt, eine gute Sprache, also der Mann hat mir imponiert, so als Erscheinung und Sprecher, verstanden habe ich ihn nicht, denn ich fragte nachher meine Mutter, was meint er mit entarteter Kunst? Bei mir kannst du Bäume, Häuser und Menschen erkennen. Wenn du das nicht mehr tust, nennen die das entartet. Ah, okay, habe ich verstanden. Meine Mutter malte ja auch nicht entartet. Ne? Was meint er mit Beibehaltung der klassischen Formen des Theaters? Keine Experimente. Ja, mit keine Experimente, da hat es mal in Rom einen Volta-Kongress gegeben, 1933. Und da hat ein Gropius mit dem Piscator ein Totaltheater vorgeschlagen. Und das will er nicht. Und das konnte sie mir aber nicht erklären, was das ist. Nicht? Nur es leuchtete mir ein, das Theater war ja fabelhaft, wie der da auftrat. Was wollte ich anders? Was Totaltheater ist, habe ich erst als Student erfahren, nicht? Und da wurde mir klar, mein Gott, genau das will ich ja auch. Aber erstmal war ich als 14-Jähriger von Göring überzeugt. Man muss sich von dem Gerümpel befreien. Man muss den Nullpunkt, den kriege ich ja erst hin, wenn ich kapiert habe, das Theater, da ist immer ein leerer Bereich, der heißt Bühne. Und dann ist ein vollgepackter Bereich, der heißt Saal. Da sind die Zuschauerreihen, die Ränge gezeichnet, die Sitze einzeln eingezeichnet. Und dann fragt man sich, warum ist dieser verdammte Saal immer da? Warum ist der leere Bühnenraum nicht auch gleich ein leerer Zuschauerraum? Und die Leute, die das Spiel machen, bauen sich dann ihre Besucherbereiche dorthin, wo sie sie haben wollen. Das war ja in Hellerau schon so angelegt. Und ein bisschen angelegt auch im Licht- und Raumklavier von Gropius. Und dann bis zu Ende gedacht, bei mir in meinem Podienklavier. Da ist wirklich ein leerer Raum und ein Boden, der aufgeteilt ist in einzelne Elemente und die kann man vertikal bewegen. So kann ich mir aus dem leeren Raum durch Herausdrücken der Bodenelemente jede Topografie schaffen, also auch einen Saal mit den Treppenstufen. Aber der Raum ist leer. Mit sicherem Weitblick für die Erfordernisse einer Gesellschaft von morgen entwarf Runau ein mobiles Theater. Es besteht aus wabenförmigen Einzelteilen von 1 Meter Durchmesser. Dieses Theater ist ein Spielinstrument, eine elektronisch veränderbare Spiellandschaft, die atmet, wenn es der Regisseur für notwendig hält und der traditionellen Zweiteilung Bühne, Publikum ein Ende bereitet. Hier ist alles offen und alles möglich. Ist es bezeichnend für den Einzelgänger oder für die Gesellschaft, dass man in Deutschland darüber lächelt? Doch Runau kann sich trösten. In den USA und in England greift man seine Gedanken auf und schätzt ihn als einen der besten Kenner der Materie. Die Stadt ist voll, die Leute haben keine Zeit. Das ist ja dieses verfluchte Arbeit, Arbeitsplätze schaffen, für immer mehr Produktion. Ja, für was? Dann ist doch alles da. Und die Leute bleiben doof. Anstatt die Bildung neu auszurichten und zu einem neuen Bewusstsein seiner selbst und seiner Beziehung zur Umwelt aufzubauen, mit den Mitteln der darstellenden Kunst. Na, was denn ist besser geeignet? Und was ist besser geeignet als offene, variable Spielräume, um sowas auszuprobieren? Denn die Kunst will doch, dass die Leute sich ihres So-Seins klar bewusst werden, dass sie selbst göttliche Figuren sind, die da Spielfiguren im kosmischen Geschehen sind. Platon, wie schön sagte er das, so müsste singend und tanzend das Leben gestalten, um die Götter gnädig zu stimmen. Sie kennen den Spruch von Platon. Ja, man ist ein Geschöpf in diese Welt geworfen und hat eine bestimmte Umwelt, findet man vor, und muss mit der fertig werden. Aber doch nur, indem ich mir selbst bewusst werde, was ich denn bin, kann ich doch überhaupt agieren. Sonst werde ich gespielt. Nicht, sonst bin ich Spielball. Warum er nun so eine besondere Neigung zum Spiel hat und zum gestalteten Spiel, das muss aus seiner Vergangenheit kommen, vielleicht auch aus einem Mangel an Spielmöglichkeiten, könnte ich mir denken. Dass er es ja sehr früh dann, wurde es ja sehr ernst in seinem Leben, dass er dann mit 18 das Notabitur und auch die Trennung der Eltern. Manchmal entstehen ja auch kreative Impulse aus Mangel, nicht? Und dass das dann immer auch eine Form kriegen musste, also eine Partitur dazu zum Spiel. Spiel beginnt, sobald Regeln wirken. Und was wird geregelt? Das, was die Menschen treibt, wo sie Regelungen brauchen, um nicht im Chaos zu versinken. Denn die kommen noch mit der Vorstellung, dass auf der Bühne passiert was. Und sie sehen nun aber eine leere Bühne. Also es ist, die Leere zu ertragen, ist eine sehr schwierige Sache. Die füllen sehr schnell die Leere mit eigenem Geräusch oder mit eigenem Gedanken. Aber es ist doch toll, dass die Leere sozusagen zwingt oder anbietet, nun mach mal selber was draus. Der Bühnenvorhang öffnet sich und gibt einen hell erleuchteten, leeren Bühnenraum frei. Monotone Musik erklingt unsichtbar von der Bühne. Und dann werden sie mit mechanischen Klappen an den Armlehnen, mit den Armen an die Lehnen gefesselt. um denen noch klar zu machen, da sitzt ihr da im Dunkeln. Und was passiert auf der Bühne? Nichts. Wie stellt ihr euch denn nun Theater, darstellendes Spiel vor? Da, gefesselt, sitzend und wartend, was da geschieht. Macht selber was. Je nachdem, wie lange die es ausgehalten hätten, da an ihren gefesselten Stühlen. Sowieso gescheitert wegen der Fesselungsmechanik. Ne? Aber die Theaterleute hatten uns gesagt, ja, und wenn ihr die entfesselt, die Leute, ja, dann geht der Vorhang zu und die Leute werden ins Foyer entlassen und da gibt es Sekt und Kaviar. Feinste vom Feinsten. Das war es denn, das Theater der Lehre. Zwei Wasser einbieten. So, das scheiterte sowieso und als mir dann Krivat begegnete, dessen konkrete Texte, dessen Textmusik, dessen Textkompositionen mir gefielen. Und ich fragte ihn, sagen Sie mal, könnten Sie nicht Texte machen für ein Spiel mit dem Raum und Spiel mit den Besuchern, also sprich mit Ihren Lesern, also Sie machen Texte für Spieler, die aber mit den Leuten spielen. Und das gefiel ihm als Projekt. Und er entwickelte das Stück Aschspektakel. Im Grunde auch A heißt eigentlich kein Spektakel, nicht? Aschspektakel. Da habe ich den Kontakt mit den Theaterleuten hergestellt und habe dem Generalintendanten Hinrichs diese Idee vorgeschlagen. Die fand er natürlich auch verrückt. Aber was das wirklich Verrückte war, er hat uns immerhin zugestanden, Spielzeiten, Spielraum, Übungen, Schauspieler. Die Schauspieler machten nicht mit. Einer nach dem anderen wurde krank. Also das Theater sabotierte das Stück. Sie hätten doch gelernt, auf den Bühnen was zu spielen und was darzustellen. Aber hier sich im Raum zu verteilen und mit dem die Besucher einzubinden in ein Raumspektakel, nee, machen wir nicht. So ist das auch das gescheitert. Und es ist ein Kreuzjammer, dass das nicht geklappt hat, aber die Olympische Spielstraße... Doch, es hat geklappt. Es ist doch, hier ist doch eine Kritik über das Aspekt. Naja, ist ja nicht aufgeführt worden. Wohl. Nee. Hier ist doch eine Kritik. Ja, dann vielleicht über die Absicht, aber nicht über das eigene Selbst. Wahnsinn. Olympische Spiel, das hört auch hier... Das ist alles hier noch Spielstraße. Und was ist das? Das ist auch Spielstraße, glaube ich. Mensch, hier ist noch eine Hütte, eine Mütze. Guck, da siehst du, nee, diese Mützen wurden verkauft und die Hemden, das ist so ein Bauchlädchen, die verkaufte sowas. Oh Gott, dass wir noch eine Mütze haben, ich werd verrückt. Wie süß. Ja, ich bin so froh, dass es so eine Mütze noch gibt. Ist das süß, mit so einem Hütchen ist noch da, ich werde verrückt. Eins stört mich, als ich das schon mal gesagt habe, ich heiße Werner Runau und bin Architekt. Ich bin eben nicht nur Architekt. Ich war bei der Olympischen Spielstraße, war ich auch Architekt, weil ich die Bauten hatte machen müssen. Aber ich war auch Komponist und Regisseur, nicht, um das ganze Ding zu konzipieren, nicht, als Stückeerfinder. Ich habe das Stück Olympische Spielstraße erfunden. Und dann wurde es auch ein großer Erfolg. Ja, warum? Warum? Und weil die Idee gut war. Als vor 6 Jahren der Münchner Oberbürgermeister Jochen Vogel für die bayerische Landeshauptstadt die Ausführung der Olympischen Sommerspiele von 1972 übernahm, erklärte er, die Stadt werde sich darum bemühen, neben den Wettkämpfen ein reichhaltiges kulturelles Programm zu bieten. Und da bin ich hin. Und habe im Rathaus in München, ich sehe das auch wie heute, saßen die da und sagte, meine Damen und Herren, die Sache ist doch ganz einfach. Sie haben die riesigen Stadien, da 60.000, da 40.000 und da 10.000 Besucher im Schwimmstadion. Machen Sie es doch umgekehrt, kein noch ein Grand Jeu dazu. Denn das, was in diesen genannten Riesenstadien passiert, ist doch auch nichts anderes als Theater. Nur auf der Bühne, die Bühne ist da eben der Fußballplatz oder die Laufbahn. Und die Darsteller sind die Sportler und die Besucher sind die Leute, die sitzen auf den Rängen. Macht's mal umgekehrt, macht die Besucher selbst zu Wandernden, sollen die sich selbst ihr Programm zusammenstellen, indem wir rund um den Olympiasee eben nicht noch ein weiteres großes Theater hinstellen, sondern eine Vielzahl von Kleinstbühnen unter eigenes Städten, wo die Besucher durchwandern und die Künstler so aussuchen, dass sie sie auch zum Spiel einladen. So, jetzt. Aha. Was ist das? Das ist doch was. Wie geht das hier? Hier. Jetzt machen wir den ein. Britischer Film über die Spielstraße. Runau führt ihn immer wieder öffentlich vor. Ja. Ja. Die Spielstraße. Hier, in sharp contrast to the strict discipline of the sports arenas, scores of artists from all over the world were invited by the German organizers to express themselves freely. And they did just that in a bewildering variety of talents and tastes, encouraging the public to simply relax and enjoy themselves and forget the nationalistic rivalries across the water. Das mitten im Sportgelände, ne? Mitten zwischen den Stasen. Würden Sie das Bilderlebnis dieser Spielstraße steigern wollen und durch welche Art? Ihre Hand und Ihres Denkens. Mitten unter den Sportstätten passiert ein großes Volksfest, man kann es auch so sagen. Nicht? Eben nur nicht wie auf der Wiesen, sondern durch Kunst. Hier ist nicht Bier und Würstchen, das gab es auch, aber es gab Kunst als Nahrung. Lightshows, Environments, Projektionswolken, Stroboskopie. The Mixed Media Company from Berlin was invited to chart the course of the Olympics from now until the end of the century. Die Theatergruppen hatten das Thema, vergangene Olympische Spiele darzustellen. Während die bildenden Künstler konnten ihre Themen aussuchen. Naja, schon die Vorgaben, Sport. Sport, natürlich, Leistungssport insbesondere. In 1896, Baron de Coubertin founded the modern Olympics with the eloquently stated ideal that to participate is more important than to win. Während die Sportler eben nicht dem Coubertin-Spruch, es ist wichtiger dabei zu sein als zu siegen, es ging nur ums Siegen. You are the greatest und so, nicht? Und setzt dem Siegerkranz auf. You, sir, are the greatest athlete in. City Street Theatre Caravan, New York. Equipo de Teatro Experimentale, Buenos Aires. Le Grand Magique Circus, Jérôme Savary, Paris. Marionette Theater, Stockholm. Gruppo Sperimentazione Teatrale, Roma. Anatole Herzfeld. Mario Cerol. Mel Poppel, Streifeneder. Ben Wuchier. Tim Ulrichs. Da ist er, Tim Ulrichs. One of the first images we came across and one of the most striking comments on the futile fanaticism of modern athletics was a marathon walker trapped in his own treadmill. He really did walk 26 miles every day. Getting nowhere. Der hatte also ein riesen Hamsterrad gebaut und hatte sich an die Fußfessel, also so einen Schrittzähler gemacht und ist dann also jeden Tag auf der Stelle den Marathon gelaufen. Tim Ulrichs gibt es ja noch und das Rad gibt es auch noch. Are you ready for the next game? Und was ist da drin? Ach, das ist das Zeitung von damals. härteren Spiele begangen. Vor 25 Jahren. Die nur 10 Tage lebte, ja. Und unsere Spielstraße lebte auch nur 10 Tage. Denn als das Attentat kam, wurden wir abgeschafft. Und dass die lustige Witwe in der Stadt, das ist die Operette, durfte weitergespielt werden. Also das habe ich mir so gemerkt. The most impressive group in this international theater festival came from Japan, the Tenjo Sajiki Company from Tokyo. They believe in taking their performances to the people, and here they use as their stage not only the open-air theater, but the entire Olympia Park. Their subject was the 1968 Olympics in Mexico. And on the eve of those games, they reminded us, more than 70 people had met their death in violent student riots. Ganz, ganz unter die Haut ging das von dem Tenjo Sakshiri, dieser japanischen Gruppe, die da auch das Thema Gewalt vorwegnahmen. Und die haben dann auch noch eine Schlussaktion gemacht. Sogar fast mit den gleichen Figuren. Komischerweise sahen die so aus wie die Palästinenser, die Attentäter, so mit Kapuzen oben. Ja, ja. Es ist verrückt. Das Verrückte und was mich so glücklich macht, ist, dass die Schnapsidee vom mündigen Bürger eine verdammt gute Idee ist. Und man kann es umsetzen, man kann die Leute freimachen. Stück weit jedenfalls, nicht? Als die Spielstraße weg war, war es aus. Die Olympischen Spiele waren vorbei. Ja, es war ein tolles Ereignis. Und die Leute haben wenigstens mitgenommen, Mensch, da gibt es doch eine andere Art von darstellender Kunst oder darstellendem Spiel, die mir ein Stück weit neue Freiheiten, mal einen Moment, wenn man sich da auch noch so wenig im Kopf klar wird, das Gefühl dafür bleibt in den Kleidern hängen. Die Leere füllen. Werner Runaus Spielräume von Ute Bongartz. Mit Auszügen und Zitaten aus Korrespondenzen, Schriften und akustischen Dokumenten. Im Originalton hörten Sie Werner Runau, Anita Runau, Elisabeth Stelkens und andere. Zitatoren und Chor: Jörg Hartmann, Karim Scherif, Michael Rotschopf, Viktor Neumann und Bettina Kurt. Mit Dank an Werner und Anita Runau, die ihr Archiv zur Verfügung gestellt haben, an Georg Runau, der unter anderem die Theaterführungen begleitet hat, an Caroline Steffen-Maas, Mechthild Reisige, Vero Freimark, Ferdinand Krivet, Viktor Glasdown, die Nikki Charitable Art Foundation, Volker Rattemeier, Silvia Kolbe, Michael Merkel und die Künstler, Mitarbeiter, Besucher des Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Komposition Akkordeon, Frode Haltli, inspiriert von der Filmmusik zu Nasser Asphalt von Hans-Martin Majewski. Ton und Technik Alexander Brennecke, Ingo Dittmann und Gunda Herker. Regieassistenz Cordula Dickmeis. Regie Ingo Kottkamp und Ute Bongartz. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Westdeutschen Rundfunk 2012.